Die Offenheit der Zukunft. Menschen sind in einer Höhle in Ketten gelegt und sehen auf einer Wand Schatten flackern, die von Objekten stammen, die hinter ihrem Rücken an einer Lichtquelle vorbeigetragen werden. Irgendwann entflieht jemand seinen Fesseln, gelangt ins Freie und schaut in die Sonne. Mit diesem Höhlengleichnis hat Platon nicht nur seine Erkenntnistheorie veranschaulicht, der zufolge die sichtbaren Objekte nur Schatten ewiger Ideen sind, und dabei nebenbei das Urbild des ersten Kinos entworfen. Er beschreibt in dem Gleichnis gleichzeitig auch einen Akt der Neophilie. Von Neugier angetrieben verlässt jemand das vertraute Umfeld seiner Heimat. Platons Höhlenmensch hatte einen hohen Wert beim Persönlichkeitsmerkmal Offenheit, ohne die es keine Erkenntnis geben kann. Die progressive Revolution beruht nicht nur auf Offenheit, sie fordert sie auch von allen anderen. Das hat seine Schattenseiten. Das technisch Neue ist aufwendig und führt auf Dauer zu kognitiver Überforderung. In den Firmen ändert sich die Betriebssoftware alle paar Jahre. Für den Zugang zum Internetbanking muss man die Sicherheitsschranken mit endlos langen Codes überwinden. Und das Angebot an Apps für Smartphone wechselt fast stündlich. So wie das ästhetisch Neue, etwa die Vielfalt im Warenangebot, manchmal zu Überdruss führt, kann auch der technische Fortschritt überfordern. Zwar hat der Fortschritt besonders im Westen zu einem materiellen Wohlstand geführt, der wenige Jahrzehnte zuvor noch unvorstellbar gewesen wäre, und neue Möglichkeiten der Individualisierung eröffnet. Zugleich hat der Fortschritt aber als Nebeneffekt soziale Strukturen zerstört. Der soziale Wohnungsbau der 60er Jahre, der keinen Ersatz für natürlich gewachsene Viertel bieten konnte, ist ein Beispiel dafür. Andere sind die allmähliche Verödung der Innenstädte durch internationale Handelsketten, visuelle Umweltverschmutzung durch Stadtwerbung und das Vereinssterben in ländlichen Regionen. Die Verbundenheit mit der Nachbarschaft und dem Wohnviertel hat ebenfalls an Bedeutung verloren. Die Sehnsucht nach Geborgenheit und Heimat ist bei vielen jedoch immer noch tief verwurzelt, was unter anderem gemeinschaftliche Dachgartenprojekte in den Großstädten zeigen.